1. Nachdem Jesus sein Reden vor dem Volk beendet hat, begab sich nach Kapernaum. 2. Dort lag der kranke Diener eines Hauptmanns im Sterben, denn dieser erscharzte. 3. Als der Hauptmann von Jesus hort, sandte judicial Test zu ihm, ihn zu bitten, zu kommen und seinen Diener zu heilen. 4. Als sie bei Jesus ankamen, beten sie indringend und erklärten, der Hauptmann sie wird, dass ihm dies Hilfe zu kommen lasse. 5. Denner lehrt unser Volk und hat uns sogar unser Synagoge gebaut. 6. Jesus ging mit ihnen, doch als nicht mehr weit vom Haus entfernt war, sandt der Hauptmann Freund mit der Botschaft, Herr, make dir kein Mühe, denn ich bin nicht würdig, dass du mein Haus betrittst. 7. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig befunden, selbst zu dir zu kommen, sprich jedoch nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. 8. Denn obwohl ich selbst unter Befehl stehe, habe ich doch Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem Sage, gehe, dann geht und zu einem anderen, komm, dann kommt und zu meinem Diener, tu dies, dann tut es. 9. Als Jesus dies hort, war erstaunt über ihn, wante sich und die im folgend Mensch und sagt, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. 10. Als die Boten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener geheilt. 11. Am folgenden Tag begab sich Jesus in ein Stadt namens Nain, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmensch. 12. Als sich dem Stadten erhört, wurde gerade ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter war, welche Witwe war, zahlreich Einwohner der Stadt begleiteten sie. 13. Als der Herr sie sah, empfand tiefes Mitgefühl für sie und sagt zu wein nicht. 14. Trat nahe und beruht den Sarg, die Träger blieben stehen, und es sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. 15. Der Tote setzte sich auf und begann zu sprechen, woraufhin Jesus in seiner Mutter zurückgab. 16. Al Werden von Furcht ergriffen, lobten Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten und Gott hat sein Volk besucht. 17. Die Nachricht über Diocese Arenis verbreitet sich in ganz Juda und der gesamten umliegenden Region. 18. Johannes Jünger berichteten ihm von all diesen Geschehnissen. 19. Daraufhin rief Johannes zwei seiner Jünger zu sich und sandt sie zum Herrn mit der Frage, bist du der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 20. Als die Männer bei Jesus ankamen, sagten sie, Johannes der Taufer hat uns zu dir gesandt und last fragen, bist du der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 21. Gerade in dieser Stund hat Jesus viel Menschen von Krankheiten, Leiden und bösen Geisten geheilt und weilen Blinden das Augenlicht wiedergegeben. 22. Antwortet ihnen, get und berichtet Johannes, was gesehen und gehört hat, blind sehen wieder, lahme gehen, aussätzig werden geheilt, taub hören, tot werden auferweckt, und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. 23. Und glücklich ist, wer sich nicht an mir stört. 24. Nachdem die Boten des Johannes gegangen waren, begann Jesus, zum Volk über Johannes zu sprechen, was seid hinaus in die Wüste gegangen, zu sehen. Ein Rohr, das im Wind schwankt. 25. Nein, was seid dann hinaus gegangen zu sehen? Einen Menschen in feiner Kleidung? Wist, diegenigen, die praktisch Kleidung tragen und in Luxus leben, findet man in den Palasten. 26. Nein, was seid dann hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Warlich, ich sage euch, ist mehr als ein Prophet. 27. Ist über den geschrieben Word, sie, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. 28. Ich sage euch, unter allen, die von Frauen geboren werden, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. 29. Das gesamte Volk, das zuhört, und die Zollner erkannten Gottes Gerechtigkeiten, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. 30. Die Pharisäer und Die Gesetzeslehre jedoch, die sich nicht von ihm Torfen ließen, lenten Gott's Plan für sich ab. 31. Wem soll ich nun die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? 32. Sie gleichen Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und einander rufen, wer haben uch float gespielt, und hat nicht getanzt, wer haben Klagelieder gesungen, und hat nicht geweint. 33. Denn Johannes der Taufer kam, as kein Brotten trank keinen Wein, und sagt, hat einen Dämon. 34. Der Menschensen kam, assen trank, und sagt, seht, ein Viel fressen Trinker, ein Freund von Solnen und Sunden. 35. Doch die Weisheit wurde durch alle Kinder bestätigt. 36. Eine der Pharisäer bat Jesus zum Essen ein, und ging in dessen Haus und nahm Platz. 37. Und sie, ein Frau, die in der Stadt als Sunderin bekannt war, dass Jesus im Haus des Pharisäers aß, und kam im IT einem Alabastergefäß voll wohlriechender Salbe. 38. Sie stellte sich weinend hinter in zu seinen Füßen, begann, sein Fass im IT ihren Tränen zu benetzen, trocknet sie im IT ihren Haaren, kust sie und salbte sie im IT der Salbe. 39. Als der Pharisäer, der in eingeladen hat, die so, dachte bei sich, wenn dieser ein Prophet wäre, was der, wer dies Frau ist und was für ein sie ist, nämlich ein Sunderin. 40. Jesus antwortet und sagt zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Erwidet, sprich, Lehrer. 41. Ein Geldverleiher hat zwei Schuldner, der ein Schuldet 500 Denner, der andere 50. 42. Sie nicht zahlen konnten, erlias bei den die Schuld. Welcher von ihnen würden nun am meisten leiden? 43. Simon antwortet, ich denk, dem die groß Schuld erlassen hat. Jesus sagt zu ihm, du ist richtig geteilt. 44. Dann wandte sich der Frau zu und sagt zu Simon, siehst du dies Frau? Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für die Fass gegeben, sie aber hat mein Fass im IT ihren Tränen benetzt und im IT ihren Haaren getrocknet. 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit sie hierin kam, nicht aufgehört, mein Fass zu kussen. 46. Du hast mein Haupt nicht im IT all gesalbt, sie aber hat mein Fass im IT selbe gesalbt. 47. Die Schaub sage ich dir, ihr weilen Sünden sind der Verge ben, weil sie viel lieb gesagt hat, wem aber wenig Verge ben word, der Lit auch wenig. 48. Dann sagte zu den Sünden sind dir Verge ben. 49. Die Tischgenossen begannen untereinander zu fragen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? 50. Aber sagt zu der Frau, den Glob hat dich gerettet, ger in Frieden.